Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Herzlich willkommen zur Januar-Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Korax in Halle, von Radio Lotte in Weimar und vom FSK in Hamburg. Herzlich willkommen außerdem an die Hörer von Querfunk in Karlsruhe. Ab diesem Monat wird Wutpilger-Streifzüge auch dort monatlich zu hören sein. Eine Übernahme, über die ich mich besonders freue. Herzliche Grüße also auch nach Karlsruhe. Etwa eine Woche liegt es jetzt zurück, dass in Berlin wieder mal ein Jahrestag begangen wurde. Der 15. Januar, das ist der Jahrestag der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Und diesen Jahrestag nehmen immer wieder die diversen Fraktionen der mehr oder weniger traditionalistischen Linken zum Anlass, um mit einem Fahnenmeer durch Berlin zu ziehen. Dass es sich dabei selbst eher um einen Leichenumzug handelt, wird schon am äußeren Bild dieser Veranstaltung deutlich. Fahnen der Sowjetunion und die Konterfeis von Lenin, aber auch von Stalin und anderen Galionsfiguren des autoritären Sozialismus. Diese Konterfeis machen eines deutlich, dass es dabei am wenigsten darum geht, das Denken von Rosa Luxemburg zu würdigen oder gar zu aktualisieren. Für die Traditionsbildung wird dabei unterschlagen, dass Rosa Luxemburg sich zu ihren Lebzeiten in einer Kontroverse mit Lenin befand, dass sie schon früh die autoritären Entwicklungen im Zuge der Oktoberrevolution kritisiert hat. Die LL-Demo in Berlin ist meines Erachtens vor allem eines, eine sich jährlich wiederholende Entsorgung der Geschichte. Dagegen soll in dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge versucht werden, sich dieser Geschichte zumindest anzunähern. Dazu werdet ihr einige Ausführungen von Jörg Wollenberg hören. Jörg Wollenberg ist Historiker und als solcher seit Jahren aktiv in der Erwachsenenbildung, insbesondere auch in Bildungseinrichtungen der Gewerkschaften. Er hat sich intensiv mit der Geschichte der Arbeiterbewegung auseinandergesetzt und hat hierbei immer wieder einen Fokus auf die Dissidentenströmungen innerhalb der Arbeiterbewegung gelegt. Außerdem hat sich Jörg Wollenberg intensiv mit der Stadtgeschichte von Bremen auseinandergesetzt. Und das wird auch in der kommenden Stunde eine Rolle spielen. Wir wollen uns gemeinsam mit Jörg Wollenberg mit den Diskussionen auseinandersetzen, die Rosa Luxemburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Bremer Linken geführt hat. Dabei sei eines vorweggeschickt, als wir hier bei Radio Korax mit Jörg Wollenberg gesprochen haben, da war die Telefonverbindung nicht unbedingt die beste. Was den Sound betrifft, verlange ich hier von den Hörerinnen und Hörern also wieder mal Gewöhnungsbedürftiges ab. Aber vielleicht kann man das auch metaphorisch nehmen. Wer ein Interesse für die vergessenen Stränge der Geschichte entwickelt, der muss die Ohren spitzen, als ob er in einer schlechten Leitung mit der Vergangenheit verbunden wäre. In diesem Sinne begrüßt euch am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Wer sich heute mit dem Denken und Wirken von Rosa Luxemburg beschäftigt, der kann vielleicht vor allem eines lernen. Dass das Verstehen der gesellschaftlichen Wirklichkeit und der historischen Bewegungstendenzen nicht in der Nachbetung von fertigen Lehrsätzen bestehen kann. Rosa Luxemburg hat ihr Denken Zeit ihres Lebens immer wieder weiterentwickelt. Und sie hat dies immer wieder in Diskussionen mit ihren Genossinnen und Genossen getan. Eine offen geführte und durchaus auch kontroverse Diskussion war auch prägend für die Bildungsarbeit Rosa Luxemburgs. Eine Bildungsarbeit, die sie innerhalb verschiedener Institutionen der historischen Arbeiterbewegung immer wieder geleistet hat. Sowohl was die gemeinsame Diskussion betrifft, als auch was die Bildungsarbeit betrifft, fand Rosa Luxemburg besonders bei einer Fraktion im Deutschen Reich wichtige Bekanntschaften. Bei der Bremer Linken oder auch genannt bei den Bremer Linksradikalen. Die Bremer Linke betätigte sich Anfang des 20. Jahrhunderts innerhalb der Bremer Ortsgruppe der SPD, wo sie mit ihren Positionen bald die Mehrheit bildete. Rosa Luxemburg und die Bremer Linke verband dabei zunächst vor allem eines: eine Skepsis gegenüber autoritären und verkrusteten Parteistrukturen in der Sozialdemokratie. Ja, das hat sehr viel mit Bremen zu tun und der Hoffnung gewissermaßen auf eine Perspektive hin, auf eine Sozialisierung und auf eine, vor allen Dingen auf eine Basis, stärkere Basisorientierung der Arbeiterbewegung. Gewissermaßen die Organisation der Arbeiterbewegung wieder zur Mitgliederbewegung zu machen und nicht immer sich auf das Zentrum zu konzentrieren, auf die Vorstände. Und da hatte sie gewissermaßen seit 1905 im Gefolge auch des SPD-Parteitags hier in Bremen ein Beispiel, das für sie ganz wichtig wurde. Deshalb hat sie sehr viel geschrieben in der Bremer Bürgerzeitung, das Organ des Volkes, geleitet von Heinrich Schulz und von Alfred Henke. Sie wurden sehr enge Freunde von ihr. Es ist kein Zufall, dass Heinrich Schulz wegen seiner guten Bildungsarbeit hier in Bremen zum Leiter des SPD-Bildungszentrums und zur Parteischule in Berlin wurde und das mit seiner Unterstützung Rosa Luxemburg zum Beispiel auf der SPD-Parteischule dann als hauptamtliche Lehrerin eingestellt wurde und damit die Chance hatte, intensiv mit den Kollegen aus den Betrieben zu diskutieren und mit Parteifunktionären zusammenzukommen, die auf Basisorientierung setzten. Und es ist kein Zufall wiederum, dass sie dann auch in Bremen auf diejenigen trifft, die sie dann begleiten in der Auseinandersetzung innerhalb der so noch geeinten Sozialdemokratie auf dem Weg zur USPD und auf dem Weg zur KPD. Also es ist ein vielfältiges Geflecht, das aber eben zu tun hat, auch mit der Möglichkeit der Bremer, dass hier sowas zustande kommt wie eine Radikalität innerhalb der Werftarbeiterschaft, die sich verbindet mit arbeitslosen Lehrern, die aus dem Schuldienst rausfliegen, zum Beispiel, weil sie August Bebel ein Telegramm zum Geburtstag schicken und die dann irgendwas mit diesen Arbeitern zusammenarbeiten und einen Bildungsausschuss gründen, den ersten autonomen Bildungsausschuss der Gewerkschaften, losgelöst hier in Bremen von dem Goethe-Bund. Und dort sind sie alle dann, tauchen sie alle auf und werden eingeladen. Und die Bremer Arbeiter haben dann die Chance, meinetwegen 6 Wochen mit Hermann Duncker über die politische Ökonomie zu diskutieren und mit Rosa Luxemburg die Geschichte der Arbeiterbewegung. Und dabei entstehen dann aber immense Probleme. Zum Beispiel ist ein weiterer Redakteur hier tätig, der mit Rosa Luxemburg viel zu tun hat, aber mit dem sie in Intimfeindschaft lebt, nämlich mit Karl Radek, der rechten Hand von Lenin, mit dem sie seit den polnischen Auseinandersetzungen in harter Kontroverse steht und sie deshalb beschließt, dem Chefredakteur das auch mitteilt, dass sie nicht mehr bereit ist, an der Bremer Bürgerzeitung mitzuarbeiten, solange Karl Radek dort noch als Redakteur tätig ist. Deshalb arbeitet sie dann später auch nicht mit an der ersten wissenschaftlichen Zeitschrift des Sozialismus, wie sich die Arbeiterpolitik nennt, die Bremer Arbeiterpolitik, die nach 1905/6 aus einer kleinen Gruppe entsteht und dann ab 1916 diese Zeitschrift als Wochenzeitschrift für den Sozialismus herausgibt. Heinrich Schulz, Alfred Henke, Hermann Duncker und Karl Radek, das sind Namen von Aktivisten aus der historischen Arbeiterbewegung, die heute kaum noch bekannt sind, die für die damaligen Diskussionszusammenhänge aber von großer Bedeutung waren. Um einen Eindruck von der Gemengelage zu bekommen, ist es vielleicht nicht verkehrt, zumindest kurz auf zwei von ihnen einzugehen. Auf Hermann Duncker und auf Karl Radek. Hermann Duncker war ein frühes Mitglied der SPD in Leipzig. Er war dort Redakteur der Leipziger Volkszeitung. Er war hauptamtlicher Funktionär der SPD, war innerhalb der SPD immer wieder als Lehrer aktiv. Hier besteht also eine Gemeinsamkeit mit Rosa Luxemburg in der Tätigkeit in der Bildungsarbeit. Der gemeinsame Weg mit Rosa Luxemburg setzt sich später fort in der Beteiligung an der Gründung des Spartakusbundes und danach an der Gründung der KPD. Auch innerhalb der KPD ist Hermann Duncker vor allem in der Bildungsarbeit tätig. Seine Forschungsarbeit und Publikationen drehen sich dabei immer wieder um die Geschichte der frühen Arbeiterbewegung und ihrer Vorläufer. So hat er damals etwa eine Einführung in die Geschichte der Französischen Revolution geschrieben. Karl Radek kam ursprünglich aus Österreich, hatte aber früh Kontakte zur polnischen Arbeiterbewegung und gehört zu einem der Mitbegründer der polnischen Sozialdemokratie. Hier finden die ersten Begegnungen mit Rosa Luxemburg statt. Er beteiligte sich an der russischen Revolution von 1905, geriet so ins Visier der russischen Behörden und emigrierte deshalb nach Deutschland. In Deutschland beteiligte er sich vor allem an der sozialdemokratischen Presse. Gemeinsam mit Rosa Luxemburg gehörte Karl Radek zum linken Flügel der SPD. Und dennoch kam es zum Zerwürfnis zwischen beiden. Während Rosa Luxemburg früh eine Kritik an den Bolschewiki formulierte, mit denen sie sich in der Sache verbunden fühlte, die sie aber dennoch nicht schonte, wurde Karl Radek später zu einem wichtigen Vertrauensmann Lenins. Als Vertreter der Kommunistischen Internationale sollte er später die bolschewistische Linie innerhalb der Kommunistischen Partei Deutschlands durchsetzen. Doch zurück nach Bremen. Dass Rosa Luxemburg dort Anfang des 20. Jahrhunderts Diskussionspartner fand, die zu einem starken linksradikalen Flügel innerhalb der SPD gehörten, hat auch mit den besonderen Bedingungen in Bremen zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass mit Anfang des 20. Jahrhunderts eine Modernisierung im Werftenbereich stattfindet und hier nun ein neuer Typ des Arbeiters entsteht, der wesentlich radikaler ist. Die großen Massenstreiks, die im Ersten Weltkrieg dann einsetzen, sind eine gewissermaßen eine Voraussetzung dafür, dass überhaupt so etwas wie eine Massenbewegung innerhalb der Arbeiterbewegung stattfindet und große Demonstrationen stattfinden, die dann eben auch münden in der Ausrufung der Sozialistischen Republik Bremens am 9. November 1918. Dahinter wiederum steht jene Situation, dass früh Auseinandersetzungen stattfinden mit den Gewerkschaften, die gewissermaßen das rechte Bollwerk der Arbeiterbewegung sind. Es ist kein Zufall, dass Friedrich Ebert als Arbeitersekretär, das war eine Einrichtung am Rande der Gewerkschaften für soziale Fragen, die hier in Bremen eine große Rolle spielt, gewissermaßen aus Bremen weggejagt wird. Er keine Chance hat, hier überhaupt Einfluss noch auszuüben und der Parteivorstand ihn nach Berlin holt. Sein Nachfolger in der SPD ist Wilhelm Pieck. Also schon allein diese beiden Namen mit Radek, mit Luxemburg und anderen verbunden zeigen, dass in Bremen ein Zentrum ist, das ausstrahlt auf die gesamte Arbeiterbewegung und ihre unterschiedlichen Richtungen und Fraktionskämpfe. Die Linksradikalen in Bremen kritisierten nicht nur autoritäre Verknöcherungen innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, sondern auch innerhalb der Gewerkschaften. Im Zuge des Ersten Weltkrieges führte diese Diskussion zu einem offenen Bruch. Die Reichstagsabgeordneten der SPD hatten in der Mehrheit für die Kriegskredite gestimmt, was eine Voraussetzung für den Beginn des Ersten Weltkriegs gewesen ist. Und auch die Gewerkschaftsfunktionäre trugen den Ersten Weltkrieg durch den Burgfrieden mit. Demgegenüber setzten die Bremer Linken auf den Massenstreik gegen den Ersten Weltkrieg. Dass die radikale Linke in Bremen besonders stark gewesen ist, äußert sich darin, dass Ende 1918 in Bremen der Arbeiter- und Soldatenrat die Macht übernimmt. Dieser rief im Jahr 1919 die Bremer Räterepublik aus. Etwa einen Monat später wird die Bremer Räterepublik niedergeschlagen. Ebenso wie bei der Niederschlagung des Spartakusaufstands in Berlin auf Befehl des Sozialdemokraten Gustav Noske. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden innerhalb der Arbeiterbewegung zahlreiche kontroverse Diskussionen darüber geführt, welches das richtige Vorgehen dieser Bewegung sein müsste und welches die richtigen strategischen Mittel für dieses Vorgehen sein könnten. Erbittert diskutiert wurde unter anderem über die Rolle des Massenstreiks. Rosa Luxemburg erachtete den Massenstreik als eine wichtige und entscheidende Praxis für die Arbeiterbewegung, wobei sie die Erfahrungen aus den russischen Revolutionen von 1905 und 1917 vor Augen hatte. In den Massenstreiks würden die Arbeiter wichtige Erfahrungen sammeln, um ihre Kämpfe zu einer revolutionären Praxis weiterzuentwickeln. Dabei machte sich Luxemburg keine Illusionen über den Massenstreik. Er ist für sie kein Wundermittel, das die Revolution mit einem Federstreich herbeiführt. Für sie ist es notwendig, dass sich aus dem ökonomischen Kampf des Streiks ein politisches Bewusstsein entwickelt und im politischen Streik ökonomische und politische Zielstellungen zusammengehen. Dabei ist es für sie notwendig, dass die Partei der Arbeiter und die Klassenkämpfe an der Basis zunehmend wechselseitig aufeinander einwirken. Wogegen sie aber entschieden Stellung nimmt, ist die Vorstellung, man könne einen Massenstreik von oben, aus den Funktionärsetagen der Gewerkschaften oder der Partei, im richtigen Moment einfach beschließen. Das Streikgeschehen und die damit verbundene Radikalisierung und Bewusstwerdung hängt für sie enorm von der Dynamik der Basis ab. In dieser Position ging Rosa Luxemburg mit den Bremer Linken zusammen. Und der Kernpunkt, der sich dann aus dieser Auseinandersetzung ergibt, ist die Massenstreikfrage. Und das ist auch wiederum spannend, denn die Bremer stellen mit Anton Pannekoek einen dem Anarchosyndikalismus intim mit verbundenen linken Theoretiker ein als hauptamtlichen Weiterbildungslehrer, der erste hauptamtliche Weiterbildungslehrer in Deutschland vor Ort, der nun in der Auseinandersetzung mit Karl Kautsky in dieser Massenstreikdebatte auf der Seite von Rosa Luxemburg gegen Karl Kautsky steht. Anton Pannekoek war ein Kommunist aus Holland, der zu einem frühen Theoretiker des Rätekommunismus gehört. Der Rätekommunismus ist eine Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung, in der sich die anfängliche Skepsis gegen autoritäre Tendenzen innerhalb der Arbeiterbewegung zu einer Feindschaft gegenüber Parteien und Gewerkschaften überhaupt entwickelt. Die Rätekommunisten entwickelten im Laufe der Zeit die Überzeugung, dass die Arbeiterbewegung keine Organisationen brauche, bei denen ökonomische Kämpfe und politische Kämpfe voneinander getrennt geführt werden. Die Gewerkschaften auf der einen Seite, die Partei auf der anderen Seite. Dem entgegen steht die Vorstellung von der Arbeiterunion. Organisierte Betriebsgruppen, die ausgehend von der betrieblichen Organisierung auch über allgemeinere politische Fragen diskutieren und entscheiden. Dies geht auch ein in die Vorstellung der Räte. Diese sind eine politische Organisierung, die auf der Organisierung innerhalb der Produktion basiert. In diesem Sinne forderten die Bremer Linken die Errichtung einer Räterepublik. So weit wollte Rosa Luxemburg im Übrigen nicht gehen. In dieser Frage sind sich die Bremer Linken mit Luxemburg durchaus uneinig. Und hier kündigt sich im Übrigen eine spätere Spaltung innerhalb der kommunistischen Bewegung an. Dies geschieht jedoch erst nach dem Tod von Rosa Luxemburg. Zu ihren Lebzeiten waren andere Fraktionskämpfe prägend für die Arbeiterbewegung, die sie schon damals in mehrere Organisationen und Parteien aufgespalten hatte. Auf der einen Seite die Mehrheitssozialdemokratie, die MSPD, die eine Revolution im Grunde ablehnte, lieber eine Regierung bilden wollte und eine Fortführung der Novemberrevolution ablehnte. Dann die USPD, die unabhängige sozialdemokratische Partei, die sich 1917 von der SPD abgespalten hatte und revolutionär gesinnt war, aber politisch schwankend blieb. Und zuletzt die Linksradikalen, die eine sozialistische Revolution durchführen wollten. Teile der USPD und mehrere Fraktionen der Linksradikalen, so auch der Spartakusbund, haben sich 1918 zur Kommunistischen Partei zusammengeschlossen. Diese Fraktionskämpfe und Entwicklungen fanden in Bremen jedoch in besonderer Weise statt. Einerseits ist das im Gegensatz zur Reichsentwicklung typisch, dass hier die Linken die Mehrheit haben. Deshalb ist die Gruppe Arbeiterpolitik noch Mitglied der SPD. Hier haben die Linken, die späteren Leute der USPD und die späteren Mitgründer der KPD in Bremen, so lange bis 1916 die Mehrheit, bis sie gewissermaßen durch eine Umwandlung des Ortsvereins durch organisatorische Tricks ausgegliedert werden und so dann die Gruppe Arbeiterpolitik entsteht. Aber bis dahin und das ist singulär, ist das nicht eine Minderheitsposition, sondern die USPD bleibt zum Beispiel bis 1922 stärker als die MSPD. Und deshalb ist das auch ganz spannend vor dem Hintergrund dieser Erfahrung in Bremen, hat ja Rosa Luxemburg lange dafür plädiert, doch in der USPD zu bleiben und über die USPD die Mehrheit in der alten Arbeiterbewegung abzusichern und nicht einzutreten für die Gründung der KPD. Und das hat bis wenige Tage vor dem Gründungsparteitag Ende Dezember 1918 die Auseinandersetzung geprägt und ist ganz wichtig deshalb, weil die Folge ist, dass die KPD als unwahrscheinlich kleine Gruppierung entsteht, die USPD wesentlich stärker ist und die KPD eben erst dann eine Rolle spielt nach der Ermordung von Rosa Luxemburg, als sich die Mehrheit der USPD-Mitglieder 1920 entschließen, zur KPD zu gehen. Und dabei in diesen Auseinandersetzungen spielen die Bremer eine große Rolle. Sie sagen zum Beispiel, was auf dem KPD-Gründungsparteitag dann auch noch eine große Rolle sagen. Sie sagen gegen Rosa Luxemburg, nein, wir wollen nicht den parlamentarischen Weg, wir wollen die sozialistische Republik, wir wollen uns nicht beteiligen an den Wahlen zum Parlament, sondern wir wollen die direkte Demokratie. Das ist eine dieser Auseinandersetzungen. Die andere ist die vorhin angesprochene Frage zu den Gewerkschaften. Also weg mit den allgemeinen Gewerkschaften, weg mit dem ADGB, weg mit dem Deutschen Metallarbeiterband. Wir wollen die allgemeine Arbeiterbewegung. Also gewissermaßen das, was wir im politischen Bewusstsein immer nur transportieren im Zusammenhang des Spanischen Bürgerkriegs mit dem Anarchosyndikalismus, das hat hier eine ganz große Rolle gespielt. Und das spielt auch im Ruhrgebiet eine große Rolle, weil zum Beispiel ja auch die Mehrheit der Bergarbeiter damals für diese allgemeine Arbeiterunion. Das hat also natürlich auch was zu tun mit dem Versagen der Gewerkschaften 1914 und mit den Auseinandersetzungen innerhalb der SPD-Führer, die auch einen starken Einfluss auf die Gewerkschaften mussten. Thank you. Sowohl die Entwicklung der Klassenkämpfe als auch die Diskussionen und Fraktionskämpfe innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung waren ab 1917 von einem Ereignis erheblich geprägt. Ein Ereignis, das auf der ganzen Welt das politische Koordinatensystem verschoben hat. Die Oktoberrevolution. Auch in der Rezeption und Kommentierung der Oktoberrevolution kamen Rosa Luxemburg und die Bremer Linken zusammen. Was sie gemeinsam dann verbindet, ist gewissermaßen ihre Verneigung einerseits vor dem russischen Modell und vor Lenin, aber andererseits die Warnung davor, mit diesem Zentralismus des russischen Modells die Revolution weiterzutragen nach Europa. Das ist ja diese große Auseinandersetzung dann, die Freiheit der Andersdenkenden, die Überlegung, nicht aufs Kaderprinzip zu setzen, sondern auf eine Mitgliederorientierung. Da sind sie sich einig von vornherein. Und es ist auch ganz spannend, dass vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen mit den Bremern, die die beiden Zeitungsorgane der Linken, die Bremer Bürgerzeitung, der OSPD später, und die Arbeiterpolitik der Bremer Linken, dass das ihre Lektüre auch ist, die sie im Zuchthaus auch liest und über diese beiden Zeitungen dann viel erfährt über die Entwicklung der russischen Revolution. Denn mit Radek und anderen war natürlich die Arbeiterpolitik sehr eng im direkten Kontakt zu den Ereignissen der russischen Revolution. Und die Erfahrung darüber, wie das gelaufen ist, hat in der Zuchthauszelle Rosa Luxemburg durch die Lektüre dieser Arbeiterpolitik zum Beispiel zur Kenntnis genommen. Im Gefängnis schrieb Rosa Luxemburg 1918 jenen Text, der erst später, nach dem Tod von Luxemburg, von Paul Levy veröffentlicht wurde. Einen Text über die russische Revolution und die Bolschewiki, einen Text, in dem sie die Bolschewiki einerseits würdigt, andererseits eine Kritik an ihnen formuliert. Sie kritisierte darin auch, dass die Bolschewiki schon früh damit begannen, die interne Opposition zu unterdrücken. Es ist jener Text, in dem sie am Rand den berühmten Satz notiert hat: Freiheit ist immer nur Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg steht damit für einen anderen Flügel der Arbeiterbewegung, der nicht mit dem in eins zu setzen ist, was mit dem sowjetischen Staatskapitalismus den Titel Kommunismus für sich in Anspruch genommen hat. Die Bremer Linken gehörten ebenfalls zu diesem anderen Flügel. Wenn wir nun 100 Jahre später auf diesen Flügel zurückblicken, stellt sich die Frage ein, was können wir heute damit überhaupt noch anfangen? Was lässt sich möglicherweise daraus lernen? Wir haben diese Frage auch an Jörg Wollenberg gerichtet. Ja, nach wie vor wichtig wäre, und dass man überhaupt in Anspruch daraus sowas wie eine radikale Linke wieder in Deutschland entwickelt. Also die Linke ist doch eher eine ehemalige sozialdemokratische linke Gruppierung, aber doch nicht das, was einst über Rosa Luxemburg oder die Gruppe Arbeiterpolitik auf mehr Sozialismus, auf mehr Freiheiten und mehr gewissermaßen öffentlicher Kontrolle orientiert ist. Aber das ist nun ein anderes Feld. Also insofern ist der Rückblick auf Rosa Luxemburg und die Bremer Linke ja ein Blick, der einen heute verzweifeln lässt angesichts der politischen Kultur der Linken in Deutschland. Weil da ja nichts mehr von da ist. Da kann man noch an den Gräbern sich verneigen, wie jüngst in Berlin. Aber mit den Inhalten hat man ja noch kaum noch etwas zu tun. Alle Sätzen erkennen nur diesen parlamentarischen Weg. Alle haben Angst vor Massenaktionen, Massenaktivitäten, sind auch gar nicht in der Lage, solche Massendemonstrationen auf die Beine zu setzen, weil das beharrende Element der Gewerkschaften und die real in diesem System verankerten politischen Parteien keine Alternativen entwickeln. Höchstens gelegentlich an Feiertagen darüber reden. Um nicht nur an Feiertagen darüber zu reden, muss man sich organisieren. Diese Organisation ist dabei immer auch eine Organisierung um Inhalte herum und erfordert auch eine Abarbeitung an der Geschichte. Das ist alles ganz mühsam, muss aufrechterhalten werden. Aber es setzt erstmal voraus, überhaupt diese Sachen zur Kenntnis nehmen zu können. Gehen Sie in Bibliotheken, gehen Sie in Halle oder wo Sie gerade sitzen mal und gucken in den Stadtbibliotheken oder in Universitätsbibliotheken, ob Sie da überhaupt die Arbeiterpolitik finden, die Zeitschrift für den wissenschaftlichen Sozialismus, die in den 70er Jahren nachgedruckt, herausgegeben von einem der besten Kenner dieser Entwicklung, von Herrn Engel herausgegeben wurde, einen bedeutenden Wissenschaftler aus der alten DDR-Kultur, der diesen Spuren der Linken nachgegangen ist und damit aber auch Schwierigkeiten hatte in der DDR, diesen Ansatz eines Linksradikalismus konsensfähig zu machen, auch in der DDR. Und hier in der BRD ist das ja lange verboten gewesen, überhaupt diesen Namen in den Mund zu nehmen. Also deshalb das heutige Anknüpfen ist ja eine ganz schwierige Geschichte. Gehen Sie heute in Bremen hinein, meinetwegen jetzt mit mir ins Büro, Bezirksbüro der SPD oder Ortsverein und fragen nach der Arbeiterpolitik oder fragen nach dem Wilhelm, nach Knief und anderen großen Freunden aus Bremen und Henke mit, sie werden wahrscheinlich keine Antwort finden. Obwohl Henke nun der langjährige Reichstagsabgeordnete der SPD und der USPD war, Chefredakteur der Bremer Bürgerzeitung, ist jetzt zum Beispiel in diesen Wochen, wo im Januar die großen Massenstreiks vor 100 Jahren hier in Bremen und in Berlin stattfanden, der Munitionsarbeiterstreik in Berlin und fast genau vor 100 Jahren der Werftarbeiterstreik in Bremen, da müssen Sie erst mühsam erinnern, es ist gar nicht möglich, dass ich hier in der Bremer Zeitung, ein Monopolblatt vor Ort, einen Artikel dazu unterbringen kann, zu Henke oder den Werftarbeiterstreik vor 100 Jahren. An dieser Stelle endet zunächst unsere kleine Forschungsreise zum Verhältnis zwischen Rosa Luxemburg und den Bremer Linken. Eine Forschungsreise, die wir hier zusammen mit dem Historiker Jörg Wollenberg unternommen haben. Allerdings lohnt es sich, genau an dieser Stelle weiter zu forschen. Wir haben die Bremer Linken als Teil der radikalen Linken in der Weimarer Republik kennengelernt und die Diskussionen, in die sie verstrickt waren. Wir haben die Fraktionskämpfe der historischen Arbeiterbewegung in Deutschland nachverfolgt, ihre Fraktionierung in USPD, MSPD und Radikale Linke, später die Gründung der Kommunistischen Partei, an der Rosa Luxemburg und die Bremer Linken beteiligt waren. Nach dem Tod von Rosa Luxemburg hat sich die Geschichte der Kommunistischen Partei auf schicksalhafte Weise weiterentwickelt. Hatten vormals die radikalen Linken und der Spartakusbund gegen die Bürokratisierung und autoritäre Entwicklung der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften angestunken, wiederholte sich dieser Konflikt auch in der KPD. Es waren auch die Bremer Linken und Genossen, die ihnen nahestanden, die bald die KPD für den Kadavergehorsam in ihren Reihen kritisierten, sodass es dann erneut zu einer Spaltung kam. Im April 1920 gründete sich die KAPD, die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, gegründet von Mitgliedern, die zuvor wegen Linksabweichungen aus der KPD ausgeschlossen worden waren. In ihren Reihen Anton Pannekoek, den wir schon bei den Bremer Linken kennengelernt hatten. Die KAPD ist eine Gruppierung, die eng verbunden ist mit einer Spielart des Kommunismus, die wir ebenfalls schon erwähnt hatten, der Rätekommunismus. Eine Strömung, in der nicht wenige Schüler von Rosa Luxemburg entscheidend mitgewirkt haben. Wir wollen hier nun einen genaueren Blick darauf werfen, was das gewesen ist, Rätekommunismus, und hören hierzu Sepp Bronski, der außerakademisch zur Arbeiterbewegung und zum linken Kommunismus forscht. Die Rätekommunisten die sich damals noch nicht Rätekommunisten nannten, sondern nur Kommunisten, weil zu der Zeit zumindest öffentlich kein Kommunist davon ausgegangen ist, dass ein Kommunismus ohne Räte funktionieren könnte. Sind davon ausgegangen, dass aufbauend aus den Erfahrungen, die die russische Arbeiterklasse gesammelt hat, die das russische Proletariat 1905 in der Revolution gesammelt hat und 1917 in der Revolution gesammelt hat, aber auch in Deutschland mit den Erfahrungen der Novemberrevolution, dass man ausgehend von den Kämpfen in den Betrieben, wo man ja eh schon Streikkomitees und so etwas wie Streikräte gebildet hat, dass man diese Rätesache einfach radikalisieren könnte, dass man sie weitertragen könnte und dass man zu einem föderativen Aufbau einer Gesellschaft gelangen könnte, in dem diejenigen, die eine Sache angeht, über die Sache diskutieren und dann über die Sache entscheiden. In der rätekommunistischen Polemik der Zeit macht sich das dann immer fest an der Kritik der Sowjetunion, wo nicht die Diktatur des Proletariats herrschen würde, sondern eine Diktatur der Partei über das Proletariat. Aber man ist davon ausgegangen, zumindest in Westeuropa und Nordamerika, könnten auch ohne die Herrschaft der Partei die Arbeiter selbst die Herrschaft ausüben. Die Rätekommunisten der KAPD kritisierten ihre Vorgängerpartei, die KPD, unter anderem dafür, dass sie sich ihre Linie immer mehr von der Komintern und damit von Moskau vorgeben ließ. Nicht, dass die KAPD gegen einen internationalen Zusammenschluss als solchen gewesen wäre. Sie hatte selbst einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Kommunistischen Internationale gestellt. Aber kommunistische Aktivitäten, so die KAPD, könnten nicht von einer Zentrale in Moskau festgelegt werden. Sie müsse sich in einem föderativen Zusammenschluss stets an den nationalen und lokalen Erfordernissen ausrichten und von unten entwickeln. Neben der KAPD waren wichtige rätekommunistische Strukturen etwa die AAU, die Allgemeine Arbeiterunion und später die AAU-Einheitsorganisation. Die Rätekommunisten entwickelten nicht nur eine Kritik am Staatssozialismus der Sowjetunion, sie richteten sich auch gegen verknöcherte und bürokratische Strukturen der Parteien und Gewerkschaften. Die KAPD war grundlegend kritisch gegenüber Institutionen und ihren Funktionären. Das heißt aber nicht, dass sie organisierungsfeindlich gewesen wäre. Innerhalb der Organisierung aber wollten sie eine starke und eigenständige Urteilskraft der Individuen fördern. Ihre stärkende Haltung gegenüber der Individualität hebt die Rätekommunisten von anderen kommunistischen Strömungen ihrer Zeit hervor. Gerade in Bezug auf die Stärkung der Individualität waren die Rätekommunisten in ihrer Theorie aber durchaus widersprüchlich. Wenn man sich zum Beispiel die pädagogischen Schriften von Otto Rühle, einem der wichtigen Theoretiker der Einheitsorganisation, anguckt, dann hat man auf der einen Seite wunderbare Passagen darüber, wie Kinder zur Freiheit, zur Autonomie, zum Selbstdenken erzogen werden sollen. Und auf der anderen Seite findet man dann aber, weil der ja noch eine Perspektive geschrieben hat, dass die jungen Arbeiter für eine sozialistische Gesellschaft erzogen werden, findet man dann auch Stellen, wo es darum geht, welche Ansprüche die Gesellschaft an das Individuum legitimerweise hat. Das heißt, hier haben wir durchaus diesen Widerspruch, den du benannt hast. Und was wir im Rätekommunismus auch haben, ist, auch wenn sie eine sehr avancierte Kritik des Staatskapitalismus, also der Sowjetunion, entwickeln, haben wir trotzdem häufig relativ orthodoxe marxistische Positionen. Das heißt, sowas wie diese dämliche marxische Geschichtsphilosophie wird nicht in Frage gestellt. Und das heißt, auch bei ihnen ist der Sozialismus eigentlich hauptsächlich deswegen nötig, weil der Kapitalismus den Produktivkräften Fesseln anlegt. Das heißt, hier sind zum Beispiel die Begründung für den Sozialismus gar nicht auf das Individuum zugeschnitten, obwohl es an anderen Stellen sehr zentral um freie Individuen geht. Und ich denke, dass für heute spannender am Rätekommunismus ist, sich durchaus dieses Spannungsverhältnis noch einmal anzugucken und durchaus aus den klugen, aus den wirklich radikal antiautoritären Vorstellungen, aus denen sollte auch eine kommunistische Linke für heute durchaus ihre Lehren ziehen können. Die damaligen Rätekommunisten hatten in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts nur eine relativ kurze Wirkungszeit. Die mitteldeutschen Märzkämpfe gehörten hier zu einer der wichtigsten Kampfphasen der Rätekommunisten. Die Zeit, in der der deutsche Rätekommunismus eine Massenbewegung ist, ist relativ kurz. Das ist im Prinzip der Zeitraum von 1919 bis zur Märzaktion 1921. Nach der Märzaktion 1921 setzt eine solche Repressionswelle der Polizei ein, dass im Prinzip das Organisationsleben sämtlicher rätekommunistischer Organisationen zutiefst stört. Viele Arbeiter wenden sich dann einfach von sämtlichen Organisationen ab. Das heißt, wir haben eine Phase, in der wir mit der Kommunistischen Arbeiterpartei, mit der Allgemeinen Arbeiterunion, mit der Allgemeinen Arbeiterunion Einheitsorganisation wirkliche Massenorganisation haben, die nach Tausenden und Zehntausenden ihre Mitglieder zählen. Und wir haben dann ab 1921 eine Situation, wo das sehr schnell in kleine Zirkel zerfällt. Diese Zirkel spalten sich dann natürlich weiter untereinander. Die KAPD spaltet sich in zwei oder drei Richtungen auf, die AAU spaltet sich in zwei oder drei Richtungen auf und auch die Einheitsorganisation bleibt nicht eine. Es gibt dann natürlich wieder Vereinigungen wie die Kommunistische Arbeiterunion Ende der 1920er. Es gibt Vereinigungen wie die Roten Kämpfer. Aber dann reden wir im Prinzip nur noch von Zirkeln von Intellektuellen und vereinzelten Arbeitern. Also könnte man sagen, einer Situation, wie wir sie auch heute in der radikalen Linken vorfinden. Von den Diskussionen zwischen Rosa Luxemburg und den Bremer Linken bis zum Rätekommunismus, das war das inhaltliche Programm, das ich mir für diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilgerstreifzüge vorgenommen habe. Auch wenn es fast eine Stunde ausgefüllt hat, war es im Grunde zu wenig. Wir konnten hier nur grobe historische Entwicklungen nachzeichnen. Einen genaueren, detaillierteren Blick auf die theoretischen Diskussionen der damaligen Zeit konnten wir hier kaum leisten. Darauf käme es aber an und auf noch mehr. Die theoretischen Positionen der damaligen Linksradikalen selbst wiederum einer Kritik zu unterziehen und sie so möglicherweise zu aktualisieren. Und diese Auseinandersetzung müsste dann wiederum nur ein Teil derjenigen theoretischen Arbeit sein, die die heutige Welt begreifen möchte und die letztlich in dieses Geschehen eingreifen will. Vielleicht konnte hier aber genau dazu eine Anregung gegeben werden. Also falls ihr neugierig geworden seid und etwa weiter zum Thema lesen möchtet, im Internet findet sich leicht ein ausführlicher Text von Jörg Wollenberg über Rosa Luxemburg und die Bremer Linke und im Audioarchiv unter audioarchiv.blogsport.de. Dort findet sich ein längerer Vortrag von Sepp Bronski zum Rätekommunismus. Hier bleibt jetzt noch Zeit für Musik und warum sollte man die Musikauswahl nicht an der Jahreszeit orientieren? Winter ist es. Wenn auch ohne Schnee, in Halle zumindest, trotzdem bitterkalt. Und ein Freund hat eine Liste von Songs zusammengestellt, die allesamt den Winter besingen. Hier ist Vashti Banyan mit dem Song Winter is Blue. Winter is blue, living is gone, summer just sleeping. Spring they'll go on. Our love is dead, nothing but crying. Love will not find even one more new morning. Why must I stay here? Rain comes, I'm sitting here watching love moving away. Everything's leaving, fires are now burning and life has no reason. I am alone, waiting for nothing. If my heart freezes, I won't feel the breaking. Why must I stay here? Rain comes, I'm sitting here, watching love moving away into yesterday. Als ich kurz nach dem Jahreswechsel in Berlin weilte, da war es fast frühlingshaft lau und ich habe eine Freundin gefragt, ob der Winter vielleicht jetzt schon vorbei ist. Sie hat gesagt, ich glaube schon. Trügerische Hoffnung, Gentle Giant, isn't it quiet and cold? Isn't it quiet and cold, walking all alone, alone? Happened I missed the bus and found I had to walk alone. What was that? Als der Herbst da war, dachte ich, der Winter kann kommen. Seitdem er da ist, denke ich, ich kann den Frühling gut gebrauchen. Also suche ich Mut im Trotz. Les Crawl, Winter Sun. Musik. Der Wunsch ist der Vater des Gedanken. Nick Drake, Winter is Gone. Winter is gone and the leaves are green. Winter is gone and the leaves turn green. Your innocent face I wish I never had seen. Come on, my love, and fare thee well. Come on, my love, and fare thee well. You cheated me, but I wish you well. Rope is bought and the bow is swung. Rope is bought and the bow is swung. An innocent man this day will be hung. Come on, my love, and see me die. Come on, my love. See me dancing, dancing 'neath the sky, 'neath those gallows high. Come on and see me die. Winter is gone and the leaves are green. Winter is gone and the leaves are green. Your innocent face I wish I never had seen. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Wutpilger Streifzüge ist zu hören auf Radio Korax in Halle, auf Radio Lotte in Weimar, bei FSK in Hamburg und beim Querfunk in Karlsruhe. Die Sendezeiten entnehmen Sie bitte selbstständig den jeweiligen Programmheften. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch einen grusamen Winterschlaf. Wir sehen uns dann draußen beim Krähen des gallischen Hahns. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld.